Von Generation zu Generation hat sich etwas verändert. Ich gehe durch Straßen, selbst die kleinen Kinder bleiben länger draußen. Sie wollen raus und sich raufen. Keiner geht dazwischen, bis es endlich aus ist. Es wird viel weggesehen, das soziale Engagement ist auf dem Nullpunkt. Wie Eis gefroren, aus ist die Zeit, in der die Kleinen noch Respekt zeigen und die Jugendlichen nicht in jeder Ecke Crack teilen. Ihr wisst, was ich meine, ihr fresst diese Zeilen. Ja, es betrifft nicht jeden, aber dich und dein Heim, ich hab kein Mitleid. Nur weil bei euch manche eine schlechte Vergangenheit haben, sollen wir mitleiden. Es ist Midnight und ich ficke deine Arbeit. Weißt du was Besseres, als das Sorg der Frust zu schlagen. Frust und dein Atem stockt, der Atem verschlagen. Wüsstest du mehr über mich, würdest du heute Abend dein Leben überdenken. Denn es macht doch gar keinen Sinn, dass du die Chancen verschenkst. Du bist doch auch eins Deutschlands Kinder. Dein Leben überdenken. Denn es macht doch gar keinen Sinn, dass du die Chancen verschenkst. Du bist doch auch eins Deutschlands Kinder. Wir sind doch eins, oh Mann, ich schreibe die Scheiße, um selbst den hirnverbrannten Assis meine Meinung zu zeigen und hoffe, dass sie dadurch Schlechtes ändert. Schlechte Eltern sind keine Entschuldigung für die schlechte Welt. Ich weiß, die Chancengleichheit, Deutschland ist ein Trümmerhaufen. Und in meinem Leben sieht man, wie sich diese Trümmer häufen. Woher kommt die Aggressivität durch einen Elternteil, der den anderen schlägt? Ich seh die Erde schon beben und seh, wie sich das entwickelt. Viertel gegen Viertel, zum Glück leb ich davon entfernt, ich bin nicht blind und denke mir meinen Teil. Eigentlich ist es mir nicht wert, darüber Zeilen zu schreiben. Doch ich möchte eure Augen öffnen, Sprösslinge in Bahn lenken und aus dieser Zukunft schöpfen. Oh Mann, diese Zeiten sind schwer. Sky's the limit, bitte macht, was ihr seid, Deutschlands Erbe. Dein Leben überdenken. Denn es macht doch gar keinen Sinn, dass du die Chancen verschenkst. Du bist doch auch eins Deutschlands Kinder. Dein Leben überdenken. Denn es macht doch gar keinen Sinn, dass du die Chancen verschenkst. Du bist doch auch eins Deutschlands Kinder. Thank you.